Siebtes Kapitel. Die Sentimentalisten schlagen zurück. Wie emotional ist die Moral? Moral in Wallung. Die Vernunft als blinder Passagier auf dem Rücken der Emotionen. Diese Idee von Hyde hat neben Freud noch einen früheren Vorläufer. David Hume hat schon 1738 in seinem Traktat über die menschliche Natur gesagt, die Vernunft ist nur ein Sklave der Affekte und soll es sein. Sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen, als die, denselben zu dienen und zu gehorchen. Moralische Themen lassen uns nicht kalt. Wenn wir hören, dass Maskierte einer Rentnerin den Ehering geklaut haben, oder noch drastischer, dass der Nachbar zum Spaß brennende Zigaretten auf den Armen seiner Kinder ausdrückt, zucken wir nicht bloß mit den Schultern. Die Taten gehen uns nahe und wir bilden uns augenblicklich ein Werturteil. Das gilt auch für Themen, die zur Moral im weiteren Sinne gehören. Wie jeder weiß, der sich schon mal öffentlich zu Homöopathie, Pflichtimpfungen, Sterbehilfe oder zum Feminismus geäußert hat. Immer wenn es um Werte geht, fühlen sich manche Zeitgenossen dazu aufgerufen, wütende Leserbriefe und Rezensionen zu schreiben oder einen Shitstorm auf Twitter zu starten. Von Hasskommentaren einmal ganz abgesehen. Diskussionen über Computersprachen oder Online-Banking bringen das Blut nicht so in Wallung. Je mehr es bei Themen um Moral geht, desto stärker verbinden wir sie mit unserer Identität und desto emotionaler reagieren wir. Die Verbindung zwischen Moral und Emotionen scheint nicht zufällig zu sein, sondern tiefer zu reichen, als es die westliche Tradition der Moralphilosophie bisher wahrhaben wollte. Folgt daraus, dass wir ohne Emotionen gar keine Werte hätten? Die Emotionen also notwendig für unsere Moral sind? Diese Frage gehört zur Metaethik, in der es unter anderem darum geht, was moralische Urteile eigentlich sind. Während man in der normativen Ethik fragt, soll der Pilot im Kampfjet die entführte Passagiermaschine abschießen, geht es in der Metaethik um die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir solche Fragen beantworten?